Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Ich fühle mich heute wie ein Portugiese. Mein Konto ist abgeräumt, alle Reserven sind aufgebraucht. Die Perspektiven, dass sich daran etwas ändert, sehen trübe aus. Trotz der Aussichten auf eine strahlende Zukunft. Oder gerade deswegen? Selbst das Geld für Wein und Bier, um mich zu betrinken, habe ich nicht mehr, um in der Frühlingssonne wenigstens für wenige Stunden einmal alles zu vergessen. Knietief versinke ich im Dispo. Zu der Zeit, als ich Arbeit hatte, war bei dem kargen Lohn nichts übrig, um Rücklagen zu bilden für schlechte Zeiten. Doch zum Glück lebt meine Mutter noch, die mir allerdings aus ihren Rücklagen unter strengen Auflagen ihre Unterstützung anbietet. Wohl wissend, dass ich es weder zu ihren noch zu meinen Lebzeiten zurückzahlen kann. Der europäische Stier wird nun auch noch von den Portugiesen gemolken, nachdem ihn die Griechen fast verhungern ließen und er von den Iren kastriert worden ist. Ich, als jemand, der auf dem Lande lebt und arbeitet, weiß, dass man weder Stier noch Ochsen melken kann. Und dass solche Versuche böse ins Auge gehen. Die erfahrenen Melker in unserem Lande sind schon lange arbeitslos. Ihr Wissen und ihre Erfahrung sind nicht mehr gefragt. Einstige Hochleistungskühe vegetieren auf wenigen Brachflächen und erinnern irgendwie an Indiens heilige Kühe. Während es in Indien keine saftigen Weiden für die Kühe gibt, schaut ihre deutsche Verwandte zu, wie man ihr Kraftfutter an riesige Gärbehälter verfüttert, um es in Gas und Strom und meist viel ungenutzte Wärme zu verwandeln. Alles nur, weil es mehr Geld bringt, als eine Kuh, die Milch und Fleisch liefert. Nicht, weil es ökologisch sinnvoll ist. Die einstigen Melker stehen nun bei der Tafel an oder freuen sich, dass in ihrem Kühlschrank das Licht so schön hell leuchtet. Vergangen die Tage, als die Kühe im Schatten der brummenden Atomkraftwerke auf Weiden weideten, auf denen es durch die Nähe zum Kraftwerk besonders gut wuchs. Die Melker einen vollen Kühlschrank hatten, dass man nicht wusste, ob er überhaupt eine Beleuchtung besaß. Nun zurück in die Realität. Deutschland, selbst hoch verschuldet, zahlt immer noch Geld in die EU, weil wir ja das Zugpferd sind. Beim genaueren Betrachten würde man erkennen, dass es sich dabei allerdings nur um ein mit Holzwolle ausgestopftes Plagiat von Steif handelt. Nicht zu verwechseln mit dem Goldesel aus Grimms Märchen. Aber gerade deswegen ist es bei den Sammlern so beliebt. Unsere Kuhunzlerin, die als Leittier unserer Herde vorangeht, hat in ihrem Leben noch nie einen Liter Milch gegeben. Was ich persönlich für bedenklich halte. Aber egal, wenn aus dem Stier nichts mehr herauszuholen ist, wird er eben am Ende zerlegt. Doch auf das Trockenfleisch können selbst die gerne verzichten, denen nichts anderes mehr zum Kauen übrig bleibt, als ein Zahnstocher, gefertigt aus den alten Brennelementen eines Kernkraftwerks. Selbst die Menschen in Libyen. Für die von uns an Gaddafi gelieferten Waffen gab es günstig Öl. Und da Waffen zum Töten sind, jetzt eben auch Tote. Und Menschen, die sich nicht einfach so umbringen lassen wollen. Letztere brauchen nun auch noch Waffen, mit denen sie töten können. Ich frage mich nun, ob es ohne die Waffen von uns dort jetzt keinen Krieg und keine Toten geben würde. Und wenn wir keine japanischen Autos fahren würden, es in Japan dadurch das eine oder andere Kernkraftwerk überhaupt existieren würde. Vielleicht auch das von Fujikato. Weiter darüber nachdenkend und ängstlich der strahlenden Zukunft entgegenschauend,